Kommt doch einmal mit. Ich will euch was zeigen. Seht ihr? Dort die kleine Insel in der Mitte des trockenen Flussbetts. Sie wird Ameiseninsel genannt und sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht bemerkenswert aus. Nur ein kleines Stückchen steiniges Land mit einem Baum und einem kleinen Fleckchen, auf dem Weizen wächst. Doch wenn wir einmal hinübergehen, uns auf die trockene Erde setzen und ganz genau hinsehen, dann entdecken wir es. Das große Krabbeln. Hier wimmelt es von Ameisen. Nun geht aber mal ganz tief hinunter auf den Boden und seht euch dann die Sandkörner, Gräser und die Weizenhalme an. Und jetzt versucht mal euch vorzustellen, wie riesig groß das alles für die kleinen Ameisen ist. Für die ist ein Sandkorn ein dicker Stein. Und ein Weizenhalm ist so groß wie für uns ein Baum. Und der Ameisenhügel dort drüben ist nicht einfach ein Hügel. Für die Ameisen, die ihn ja selbst errichtet haben, ist er ein riesiges Hochhaus. Nein, viel eher eine ganze Stadt in einem riesigen Hochhaus. Regiert wird diese Stadt von der Ameisenkönigin. Der Ältestenrat, das sind die erfahrensten und klügsten Köpfe ihres Volkes, unterstützt sie dabei. Es ist eine andere, eine kleine, ganz besondere Welt. Und von dem, was sich hier im letzten Herbst zugetragen hat, will ich euch erzählen. Es begann an einem heißen Spätsommertag. Die Ameisen ernteten Weizen und trugen die Körner in einer langen Reihe zu einem Stein. Dort lag ein großes Blatt, dessen Ränder von kleinen Steinchen gestützt wurden, sodass es sich wie eine Schale wölbte. Hier legten die Ameisen die Körner ab. Sie mussten sehr fleißig gewesen sein, denn die Schale war bereits randvoll mit Weizen. Aber das war nicht ihr eigener Vorrat, denn der wurde im Innern des Ameisenhügels gelagert. Es schien so etwas wie eine Opfergabe zu sein. Aber für wen? Prinzessin Atta, die bald Königin der Ameisenkolonie werden sollte, überwachte die Arbeiter. Sie war nervös, denn ihre Mutter, die Königin, sah zu. Also Atta, was werden wir als nächstes tun? Oh, sag's mir nicht. Ich weiß es. Was ist das? Wir entspannen uns. Ah, stimmt. Genau, es wird so ablaufen wie immer. Jahr für Jahr. Sie kommen, sie essen, sie verschwinden. Das ist unser Los im Leben. Nicht das große Los, aber unser Leben. Zwei Ameisenjungen rannten vorbei. Ein Ameisenmädchen folgte ihnen. Das war Prinzessin Dot, Attas kleine Schwester. Dot versuchte, hinter den Jungen herzufliegen, doch ihre Flügel waren noch zu klein. Und so plumpste sie auf den Boden. Dot! Ja, Mutter? Was habe ich dir über Flugversuche gesagt? Nicht, solange meine Flügel nicht ausgewachsen sind. Eben. Aber Mutter! Dot, du bist eine junge Ameisenkönigin und deine Flügel sind noch zu klein. Ich habe mit Mutter gesprochen. Noch bist du nicht die Königin, Atta. Nicht doch, Dot. Bitte sei nett zu deiner Schwester. Es ist nicht meine Schuld, dass sie so gestresst ist. Ein Schatten fiel auf die Königin und ihre beiden Töchter. Und im nächsten Moment senkte sich ein Weizenhalm auf Prinzessin Atta. Achtung! Und begrub sie unter sich. Ah! Die Mitglieder des Ältestenrats, die in der Nähe arbeiteten, rannten herbei. Einer der Erntearbeiter, eine Ameise namens Flick, kam aus dem Weizenfeld hervor. Flick war ein kluger Kopf, ein Erfinder. Auf dem Rücken trug er seine neueste Erfindung, eine kompliziert aussehende Erntemaschine aus Zweigen und Schilfrohr. Sie schnitt den Weizen, schüttelte das Korn in einen Korb und warf die Halme zur Seite. Eben schleuderte Flicks Maschine wieder einen Halm in die Höhe und diesmal wären beinahe die Ratsmitglieder getroffen worden. Was machst du denn da? Du wirst doch jemanden umbringen. Jetzt erst sah Flick von seiner Arbeit auf und bemerkte, was geschehen war. Tut mir leid, ich hab das nicht gewollt, Entschuldigung. Er half den Ratsmitgliedern, den Halm hochzuheben, und Atta krabbelte hervor. Prinzessin Atta! Flick! Was machst du denn? Oh, das! Das ist meine neue Erfindung für die Körnerernte. Man muss die Körner nicht mehr einzeln sammeln, sondern schneidet den ganzen Halm. Flick, wir haben für so etwas keine Zeit. Genau, wir haben nie genug Zeit für uns selbst zu ernten. Wir ernten fast den ganzen Sommer lang nur für das Opfer. Aber meine Erfindung steigert die Produktion. Oh, schon wieder eine Erfindung? Ja, und ich habe auch was für dich erfunden. Flick. Du wirst doch bald Königin sein. Damit kannst du dann die Arbeit überwachen. Dr. Flora, erlauben Sie. Oh. Was? Das ist ein zusammengerolltes Gras und ein Tautropfen, richtig? Falsch. Zusammengesetzt ist es ein Teleskop. Das ist sehr interessant. Hallo, Prinzessin. Du siehst heute Morgen wieder zauberhaft aus. Das soll nicht heißen, dass man ein Teleskop braucht, um das zu sehen. Los jetzt, hör zu. Die Prinzessin hat für sowas keine Zeit. Wenn du helfen willst, das Ding voll zu machen, dann wirf diese Maschine weg, reih dich bei den Arbeitern ein und sammle Korn wie jede andere Ameise. Wie jede andere Ameise. Bitte, Flick, geh einfach. Tut mir leid, ich wollte nur helfen. Flick war niedergeschlagen. Es war immer das Gleiche. Niemand verstand ihn. Keiner wusste, seine Ideen zu würdigen. Er zog los, um sich wieder an die Arbeit zu machen. Die kleine Prinzessin Dot folgte ihm. Flick, warte doch! Oh, hallo Prinzessin. Ich mag deine Erfindungen. Wirklich? Nun, dann bist du die Erste. Ich habe nicht viel Glück mit meinen Erfindungen. Ich werde doch nie etwas verändern. Ich auch nicht. Ich bin eine königliche Ameise und kann nur nicht mal fliegen. Ich bin zu klein. Aber klein zu sein ist nichts Schlimmes. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es nicht. Oh. Ein Same. Ich brauche ein Samenkorn. Hier. Nehmen wir an, das ist ein Samen. Das ist ein Stein. Ich weiß, es ist ein Stein, aber nehmen wir für einen Moment an, es ist ein Same. Benutze deine Fantasie. Und nun sieh dir diesen Baum an. Alles, was diesen Baum so groß und stark gemacht hat, ist bereits in diesem winzigen Samenkorn enthalten. Es braucht nur ein bisschen Zeit, etwas Sonnenschein und Regen und voilà! Dieser Stein wird mal ein Baum sein? Vom Samen zum Baum. Wir benutzen das als Vergleich. Du glaubst vielleicht, dass du nicht viel bewegen kannst. Das liegt aber nur daran, dass du noch kein Baum bist. Du musst dir einfach noch ein bisschen Zeit geben. Du bist noch ein Same. Aber es ist ein Stein. Ich weiß, dass es ein Stein ist. Glaubst du, ich erkenne keinen Stein, wenn ich darüber stolpere? Ich bin mein Leben lang über Steine gestolpert. Du bist komisch. Aber ich mag dich. Das Alarmsignal. Flick schaute zum Himmel hinauf. Sie sind hier. Am Horizont erschien ein Schwarm von Grashüpfern, der sich mit bedrohlichem Summen näherte. Die Königin stieß einen lauten Pfiff aus. Aufgepasst! Bleibt in der Reihe, bringt das Futter zum Opferstein und verschwindet im Ameisenhügel. Und jetzt los! In einer langen Reihe eilten die Ameisen zu dem Stein mit der Opferschale, legten ihre Körner dort ab und huschten dann in den Ameisenhügel. Atta stand am Eingang und wartete, bis alle Arbeiter hineingegangen waren. Dann erst verschwand auch sie im Innern des Hügels. Einen Moment später stolperte Flick aus dem Weizenfeld, völlig verheddert in seiner Erntemaschine. Erschreckt stellte er fest, dass er allein war. Hey, wartet auf mich! Das Futter auf den Opferstein und dann in den Ameisenhügel. Flick befreite sich von seiner Maschine, doch dabei löste sich eine Feder. Die schnellte davon und riss die Stütze der Opferschale an einer Seite weg. Vor Schreck wie gelähmt sah Flick, dass die Opferschale sich zur Seite neigte. Das aufgehäufte Korn rutschte herunter, ergoss sich über den Rand der Insel und verschwand in einer Pfütze. Oh nein. Prinzessin Atta! Flick schlüpfte durch den Eingang des Hügels, rannte einen Gang entlang, bis er den großen Saal erreicht hatte. Lass mich bitte durch, Entschuldigung, Platz. Hier waren alle Ameisen versammelt, eng aneinander gedrückt. Sie kommen. Flick stellte sich neben Prinzessin Atta. Ich muss dir was sagen. Aber Hoheit, es geht um das Opfer. Indessen wurde das Summen der Grashüpfer immer lauter. Dann hörte es auf. Sie waren da. Die Blicke der angstvoll wartenden Ameisen wanderten hinauf zur Decke des Saales. Hey, was ist denn hier los? Über ihnen waren die Stimmen der Grashüpfer zu hören. Wo ist das Futter? Prinzessin Atta spürte, dass etwas nicht stimmte. Und sie ahnte, dass es mit Flick zu tun haben musste. Sie starrte ihn an. Was hast du getan? Es war ein Unfall. Die Ameisen zuckten zusammen. Ein hässlicher Fuß hatte die Decke des Hügels durchstoßen. Ein Lichtstrahl fiel durch die Öffnung. Immer mehr Löcher wurden aufgerissen. Dann sprangen die Grashüpfer herunter in den Saal, mitten zwischen die erschreckt zurückweichenden Ameisen. Als letzter sprang ihr Anführer Hopper herunter und landete genau vor Flick. Hopper! Hopper war ein riesiger, gefährlich aussehender Kerl mit einer Narbe, die quer durch eines seiner Augen verlief. Er schob Flick beiseite und sah Atta böse funkelnd an. Also, wo ist es? Wo ist mein Futter? Futter! Ist es nicht da oben? Was? Das Futter war auf einem Blatt. Wie bitte? Bist du sicher, es ist nicht da oben? Willst du sagen, ich bin dumm? Nein. Sehe ich vielleicht dumm aus? Für dich? Lass uns einmal logisch denken, ja? Denken wir für einen Augenblick logisch. Wäre es da oben gewesen, würde ich mich dann hier runter bemühen auf euer Niveau und danach suchen? Warum rede ich eigentlich mit dir? Du bist nicht die Königin. Du riechst für mich nicht wie die Königin. Ich lerne sie gerade als meine Nachfolgerin an, Hopper. Oh, ich verstehe. Unter neuem Management. Hopper bückte sich zu Atta hinunter. Nun war sein Gesicht gefährlich nah vor dem der Prinzessin. Aber, hör zu, Prinzessin. Fressen oder gefressen werden, heißt es da draußen. Das ist, wie man so schön sagt, der ewige Kreis des Lebens. Lass dir von mir erklären, wie die Dinge abzulaufen haben. Die Natur schenkt uns das Futter, die Ameisen sammeln das Futter und die Grashüpfer essen das Futter. Und die Vögel essen die Grashüpfer. Hey, wie der dich neulich fast gegessen hätte. Oh, das hättet ihr sehen müssen. Diese Blaumeise, sie hatte ihn schon halb verschluckt, klar. Und Hopper hat gezappelt und geschrien, klar. Und ich hatte Angst, klar. Das war Hoppers Bruder Fred. Ein ziemlicher Dummkopf, der sich wieder mal ohne viel nachzudenken zu Wort gemeldet hatte. Hopper war wütend. Er nahm seinen Bruder beim Kragen und drückte ihn an die Wand. Fred zappelte, wollte aber einfach nicht schweigen. Ach, lass mich doch erzählen. Ist eine tolle Geschichte. Aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua. Ich schwöre, wenn ich Mutter auf ihrem Totenbett nicht in die Hand versprochen hätte, ich würde dich nicht töten. Würde ich dich töten. Oh, glaub mir, niemand ist dafür dankbarer als ich. Halt's Maul. Ich will von dir nicht ein einziges Wort mehr hören, solange wir auf dieser Insel sind. Verstehst du mich? Ich sagte, verstehst du mich? Das kann ich nicht sagen. Ich soll doch das Maul halten, oder? Denk bitte an Mutter. Hopper ließ von seinem Bruder ab und wendete sich wieder an die Ameisen. Hey, ich bin ein mitfühlendes Insekt. Und es sind noch einige Monate, bis der Regen kommt. Ihr habt also genügend Zeit, neues Futter zu finden. Aber Hopper, es dauert nicht mehr lange bis zum Herbst. Und wir brauchen diese Zeit, um für uns selbst Futter zu sammeln. Hör zu, entweder du hältst dich an unsere Abmachung oder ich kann dich und dein Volk nicht länger beschützen. Und da draußen gibt es gefährliche Insekten, die nur darauf warten, euch zu überfallen. Jemand könnte verletzt werden. Er trat einen Schritt zur Seite, sodass die Ameisen Beißer sehen konnten. Einen gefährlich knurrenden Grashüpfer, der wütend mit den Füßen scharrte und an seiner Leine zerrte. Die kleine Dot fürchtete sich und wollte weglaufen. Doch da prallte sie mit Hopper zusammen. Der ergriff sie und trug sie hoch. Was ist denn Kleines? Hast du Angst vor Grashüpfern? Magst du den netten Beißer nicht? Lass sie in Ruhe! Höhnisch blickte Hopper auf den viel kleineren Flick herunter. Willst du sie? Dann hol sie dir. Na los. Nein? Dann geh auf deinen Platz zurück. Er ließ Dot los, die schnell wegkrabbelte, um sich hinter der Königin zu verstecken. Es scheint mir beinahe so, als ob ihr Ameisenvolk vergessen hättet, wo euer Platz ist. Also verdoppeln wir die Futterbestellung. Aber wir kommen wieder, wenn der Sommer vorbei ist. Und das letzte Blatt fällt. Ich wünsche euch einen netten Sommer. Wir sehen uns wieder! Der nächste Tag begann sehr schlimm für Flick. Denn er musste vor Atta, der Königin und dem Ältestenrat erscheinen, die nun über ihn zu Gericht sitzen würden. Flick, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Zwar hatte Flick nichts verbrochen, aber er trug die Verantwortung für sein Missgeschick mit der Opferschale, das sein Volk in große Schwierigkeiten gebracht hatte. Es tut mir leid. leid, was ich getan habe. Es war keine Absicht, dass alles schiefgelaufen ist. Und ich wollte nicht, dass es auf dich zurückfällt, Prinzessin. Nun, Flick, das ist es. Ich habe nur versucht zu helfen. Hilfe? Hilfe. Hilfe holen, aber wie? Das ist es! Wir können hier weg und finden bestimmt irgendwo Helfer, die uns helfen. Das ist perfekt! Perfekt? Was ist perfekt? Eure Hoheit, erkennen Sie es denn nicht? Wir können jemanden wegschicken, der uns Hilfe bringt. Der die Insel verlässt? Wieso ist mir das nicht eingefallen? Oh, weil es glatter Selbstmord ist. Sie hat recht, wir verlassen niemals die Insel. Da sind Schlangen und Vögel und noch viel größere Insekten. Genau das! Wir brauchen größere Insekten. Wir müssen sie hierher bringen, damit sie für uns kämpfen. Und uns für immer von Hopper und seiner Bande befreien. Ich gehe freiwillig, ich melde mich gern freiwillig. Du hast ja richtig Mumm, Junge. Aber niemand wird einem Ameisenvolk helfen. Es ist ein Versuch wert. Ich könnte in die Stadt reisen, um nach solchen Insekten zu suchen. Diese alberne Suche würde dich ein paar Wochen kosten. Bei dieser Bemerkung der Prinzessin horchten die Mitglieder des Ältestenrats auf und zogen Atta zu einer Geheimberatung beiseite. Sie glaubten, einen wunderbaren Weg entdeckt zu haben, wie sie Flick, dem einfach allzu oft Missgeschicke passierten, für eine Weile los sein konnte. Eine tolle Idee, Prinzessin. Es ist perfekt. Das denke ich auch. Blick mal, über was entscheiden wir hier? Dass wir Flick gehen lassen. Während wir weiter ernten, um Hoppers Bedingungen zu erfüllen. Ja, Hoheit. Wenn Flick nicht da ist, dann kann er auch nichts kaputt machen. Flick, nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, deiner Bitte stattzugeben. Wirklich? Wirklich? Oh, danke, Prinzessin. Ich danke dir vielmals für diese Chance und ich werde dich nicht enttäuschen. Das verspreche ich. Oh, ich sollte vielleicht noch bei den Reparaturen helfen, bevor ich gehe. Nein! Kannst du ruhig gehen? Seid unbesorgt. Es wird alles wieder gut. Ich bring das in Ordnung. Leb wohl. Flick bemerkte überhaupt nicht, dass man ihn loswerden wollte. So beschwingt fühlte er sich. Jetzt konnte er endlich beweisen, was in ihm steckte. Er würde Hilfe finden, zurückkehren und sein Volk retten. Voller Tatendrang machte er sich auf seine gefährliche Reise. Die Stadt, in der Flick nach Unterstützung gegen die räuberischen Grashüpfer suchen wollte, war natürlich nicht das, was wir unter einer Stadt verstehen. Vielmehr war sie, genau genommen, eine Ansammlung alter, unbrauchbarer Dinge, die von Menschen fortgeworfen worden waren. Kaputte Kartons, leere Flaschen, verbeulte Getränkedosen und rostende Metallteile waren hier die Häuser, Straßen und Plätze für die kleinen Krabbeltiere. Hier herrschte Hochbetrieb. Diese Stadt lockte Insekten jeder Art und Größe an. Denn hier gab es einfach alles. Geschäfte, Theater, Bars und Restaurants. Sogar ein Zirkus gastierte hier. Der Insektenzirkus des P.T. Flo. An jenem Abend gab es eine Vorstellung und gerade verbeugte sich eine Spinne vor dem Publikum. Das war Rosi, die stolze Dompteurin. Kraftvoll schwang sie ihre Peitsche und Dim betrat die Manege, ein großer, sehr gefährlich dreinschauender Käfer. Zurück! Geh zurück! Zurück, du furchtbare Bestie! Rosi knallte mit ihrer Peitsche. Dabei streifte sie versehentlich und ganz leicht einen von Dims Füßen. Dim rollte sich auf den Rücken und brach in Tränen aus. Auf der Zuschauertribüne erhob sich eine Fliegenfamilie, um zu gehen. Ich bin auf Blumsklos gewesen, die nicht so schlimm gestunken haben. Was für eine erbärmliche Vorstellung, so eine Enttäuschung. P.T. Flo, der Zirkusdirektor, suchte seine Clowns Gustl, Slim und Franz. Wir verlieren die Zuschauer. Ihr Clowns bis sofort raus. Gustl war eine sehr dicke, grüne Raupe mit einem sehr kleinen, freundlichen Gesicht, das für den Auftritt als Clown geschminkt war. Sein Hauptinteresse galt dem Essen. Wo immer er war, Gustl dachte ans ich Essen. Ich hasse Auftritte auf leeren Magen. Sorg für einen Lacher, Gustl, dann kannst du essen. Der zweite Clown war das genaue Gegenteil des dicken Gustl. Er war sehr groß, braun und unheimlich dürr. Sein Name war Slim. Und er war eine Stabheuschrecke. Wenn er ganz still stand, sah Slim einem dünnen, trockenen Ast zum Verwechseln ähnlich. P.T., wo liegt der Sinn? Nicht jetzt, Slim! Was macht es für einen Sinn, da hinauszugehen? Sie lachen nur über mich. Du bist ein Clown! Nein, ich bin nur ein Requisit. Du gibst mir immer nur Rollen als Besenpfahl, Stock, sogar als Splitter! Du bist ein wandelnder Ast! Das ist witzig und jetzt raus! Du Parasit! Der dritte Clown hieß Franzi. Weil er ein Marienkäfer war und ein so schönes rotes Kostüm mit schwarzen Tupfern trug, hielten viele ihn für ein Mädchen. Darüber ärgerte sich Franzi sehr. So auch jetzt, als ein paar rüpelhafte Fliegen, die in der ersten Reihe saßen, dumme Bemerkungen machten. Hey, Süße! Hast du mal Lust auf einen richtigen Brummer? Ja! Franzi flog zu ihnen hinüber. So, ihr glaubt wohl, jeder Marienkäfer ist automatisch ein Mädchen, ha? Ihr Schmeißfliegen, ha? Wie geht's, hier ist ein Kerl? Franzi, geh weg von denen, die haben dreckige Bratzen. Nicht schon wieder! Ihr habt einen Mundgeruch, als ob ihr den ganzen Tag auf Mist rumgekrabbelt werdet. Hör auf, Franzi, du bringst die Maden zum Weinen. Piti Flo fürchtete jetzt, sein Publikum endgültig zu verlieren. Schnell hüpfte er in die Manege. Hochverehrtes Publikum, ich präsentiere Ihnen Manto, den Magier, und seine zauberhafte Assistentin Gypsy. Manto, ein alter Zauberer, den seine Freunde Manni nannten, trat ins Scheinwerferlicht. Er war eine Gottesanbeterin. Seine Ehefrau und Assistentin Gypsy war ein Falter. Während er seinen Umhang herumwirbelte, gab Manni seiner Frau ein Zeichen und sie kletterte in eine Kiste. Aus den geheimnisvollsten Regionen des unerforschten Asien habe ich für Sie das chinesische Kabinett der Metamorphosen mitgebracht. Mit den Worten des weisen Konfuzius. Verzieh dich aus der Manege, du alte Flasche! Ich verlange zu wissen, wer das gesagt hat. Könnt ihr es wagen? Ungeziefer! In dem verzweifelten Bemühen, die Zuschauer zurückzuhalten, beschloss P.T. Flo, nun selbst aufzutreten. Und zwar mit einer sensationellen und gefährlichen Darbietung. Jetzt reicht's mir mit diesen Versagern! Flammender Tod! Dazu wurden auf dem Boden der Manege einige Streichhölzer aneinandergereiht. Wenn man dann das erste in der Reihe anzündete, würde das Feuer sich schnell an der Streichholzspur entlangfressen und kurz darauf ein Blatt klebriges Fliegenpapier in Flammen aufgehen lassen, das dort aufgehängt war. P.T. Flo ergriff ein Streichholz, hüpfte in die Mitte der Manege und entzündete es. Ich halte in meiner Hand das Streichholz. Dieses Streichholz wird darüber entscheiden, ob zwei Käfer leben oder sterben. In einem Moment werde ich diese Streichhölzer entzünden, die zu einem Fliegenpapier führen, das mit Feuerzeugbenzin getränkt ist. Und auf dieses Fliegenpapier springen Chivap und Chichi, die Pillenkäfer-Kanonenkugeln. Die Kanone wird abgefeuert von Dim, der auf den Abzug sprengt, wenn dieser Wecker in genau 15 Sekunden klingelt. Die einzige Überlebenshoffnung der Pillenkäfer ist die Meisterin des Hochseils, Rosi. Gesichert durch ein Spinnenseil wird Rosi sich herunterlassen zu diesen beiden Pfosten und ein Sicherheitsnetz spinnen. In weniger als 15 Sekunden! Nichts Besonderes, sagen Sie? Ha! Diese wagemutigen Artisten tun das mit verbundenen Augen! Als die Lichter gelöscht wurden, gerieten Chewab und Chichi in Streit. Dabei stieß Chewab versehentlich gegen P.T. Flo, der erschreckt sein Streichholz fallen ließ und so die Streichhölzerspur anzündete, bevor alle seine Artisten bereit waren. Hoch oben auf dem Mittelpfosten begann Rosi, ein Netz zu spinnen, so schnell sie konnte. Doch das Netz wurde schief und hatte ein Loch in der Mitte. In der Zwischenzeit war die Kanone losgegangen und hatte Chewabs Bruder Chichi direkt auf P.T. Flo abgeschossen. P.T. wurde durch das Loch im Netz auf das Fliegenpapier geschleudert, wo er festklebte. Gustl, Franzi und Slim beobachteten erschreckt, wie das Feuer der Streichholzspur darauf zuraste. Doch es war zu spät. Das Fliegenpapier ging in Flammen auf. P.T. hatte schwarz versenkte Haare und war wütend. Ihr seid alle gefeuert! An jenem Abend, in einer nahegelegenen Bar, saßen die Zirkusinsekten beieinander, tranken etwas und versuchten zu verstehen, was geschehen war. Slim, Franzi und Gustl konnten es noch gar nicht fassen. Gefeuert von einem Floh? Wie demütigend! Seien wir ehrlich, wir taugen nichts. Eines Tages bin ich ein wunderschöner Schmetterling und dann wird alles viel, viel besser. Da betrat eine Gruppe Fliegen die Bar. Franzi, die Schmeißfliegen vom Zirkus sind hier. Und sie suchten Streit. Fräulein Käfermarie, Käfermarie, flieg nach Marienbad. Marienkäfer, jetzt hast du wohl die Hosen voll. Steh auf und kämpfe wie ein Mädchen. Franzi wollte jeden Ärger vermeiden und gab Slim und Gustl ein Zeichen, mit ihrer Robin Hood-Clown-Nummer zu beginnen. Ziehen wir die Robin Hood-Nummer durch. Oh ja, ich bin der Little John. Gustl zog einen Zahnstocher aus einer Olive, während Franzi den dünnen Slim nahm und ihn wie ein Schwert schwang. Zurück, ihr Fliegen! Hier sind die größten Kämpfer im Insektenreich! Die Fliegen ließen sich nicht beeindrucken. Sie kamen immer näher. Nicht euch, das funktioniert nicht! Oh, zurück nach Sherwood Forest, aber schnell! Was ist denn los? Die Zirkusinsekten zogen sich zurück. Sie krabbelten die Wand hinauf. Die Bar, die in Wahrheit eine leere Farbdose war, kippte um und rollte die Straße hinunter. Als sie schließlich durch ein Hindernis aufgehalten wurde, saßen die Zirkusinsekten oben auf, während die Fliegen bewusstlos am Boden lagen. Beinahe die ganze Stadt hatte gesehen, was geschehen war. Und auch Flick, der gerade eben erst hier eingetroffen war. Wow. Er war begeistert. Ihr seid perfekt! Ihr seid die Größten! Ich bin auf der Suche nach Kampfinsekten mit euer Talent. Oh, ein Talentsuche? Mein Volk ist in Schwierigkeiten. Grashüpfer bedrohen uns und zwingen uns, Riesenmengen Futter zu beschaffen. Ein Varieté-Restaurant. Futter? Bitte, wollt ihr uns helfen? Die Fliegen kamen langsam wieder zu Bewusstsein. Slim sah es und ihm wurde klar, dass es jetzt das Beste war, schnellstens das weiterzusuchen. Wo sind sie? Da kam ihm Flicks Anfrage gerade recht. Wir nehmen den Job! Ja, genau! Wirklich? Ja, nur weg hier! Also los, wir können! Hals und Bein drauf! Slim schnappte sich Flick und setzte ihn auf Dims breiten Rücken. Die Einzelheiten kannst du uns unterwegs erklären. Dann flogen alle Zirkusinsekten gemeinsam in den nächtlichen Himmel, ließen die Stadt unter sich zurück. Wow, seid ihr gefährlich! Und nahmen Kurs auf Flicks Heimat. Wahnsinn! Das ist so gut, um wahr zu sein! Am folgenden Morgen erreichten sie ihr Ziel. Als sie landeten, kamen viele der Ameisen angelaufen, umringten und bestaunten die merkwürdige Gesellschaft. Atta, Dot und die Mitglieder des Ältestenrats waren sehr überrascht, Flick schon so bald wieder zu sehen. Hey, ich bin zurück! Hey, Leute! Hey! Seht doch, wen ich mitgebracht habe! Flick! Flick! Flick! Du bist zurück! Ich wusste, du schaffst es! Flick ist wieder da. Er ist wieder was? Da? Und mit ihm ein paar sehr wichtige Insekten. Was? Wieso? Wir haben doch gar nicht damit gerechnet, dass er jemanden findet. Franzi spürte, dass Prinzessin Atta nicht besonders erfreut war, Flick wiederzusehen. Er befürchtete, dass er und seine Freunde ihren neuen Job gleich wieder verlieren könnten. Darum trat er vor Atta und hielt eine kleine Ansprache, um sie von der Großartigkeit der Zirkustruppe zu überzeugen. Euer Majestät, Damen und Herren Ameisen, liebe Jungs und Mädchen, groß und klein. Unsere Truppe verspricht Ihnen eine Vorstellung, die auf der Welt einmalig ist. Und wenn Ihre Grashüpferfreunde hier auftauchen, dann lassen wir es krachen, dass es sie umhaut! Franzis Worte überzeugten alle Zuhörer davon, dass diese kleine, seltsam aussehende Schar ihnen wirklich im Kampf gegen die Grashüpfer helfen würde. Aus Freude und Dankbarkeit luden die Ameisen ihre Gäste zu einem Fest. Prinzessin Dot und einige ihrer Schulkameraden hatten sich ein besonderes Gastgeschenk ausgedacht. Sie überreichten den Zirkusartisten ein großes Bild, das sie selbst gemalt hatten. Es zeigte eine furchtbare Schlacht zwischen den Grashüpfern und den Zirkusinsekten. Rosi war beeindruckt. Seht nur, wie hübsch sie die Farbe des Blutes getroffen haben. Wir haben auch gemalt, wie einer von euch stirbt. Der Lehrer meinte, das wäre dramatischer. In diesem Moment erst begriffen Rosi und ihre Freunde, dass sie keine Zirkusvorstellung geben sollten. Sie waren zum Kämpfen hier. Entsetzt starrten sie auf das Gemälde. Rosi wollte mit Flick reden. Doch der erhob sich gerade, um eine kleine Ansprache zu halten. Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht und ich hoffe, ich kann sie wieder gut machen. Fick mich jetzt, Rosi. Ich bin bei einer Ansprache. Und ich kann nur sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Käfer unsere... Wir dachten, du wolltest uns für einen Zirkus engagieren. Nein, es gibt hier keinen Zirkus. Also ich, Mit einem Mal verstand Flick, was Rosi von ihm wollte. Und dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Euer Hoheit, die Krieger und ich müssen uns beraten, weil sie einen zirkusreifen Schlachtplan ausarbeiten wollen, um die Grashüpfer besiegen zu können. Sollte ich nicht dabei sein? Nervös suchte Flick nach einem Vorwand, die Festtafel zu verlassen. Er musste mit den Zirkusinsekten reden. Streng vertrauliche militärische Beratung der OK gibt nicht sein Okay. Top Secret, absolute Geheimhaltung. Bis später. Gemeinsam mit den Artisten verließ Flick die Festtafel. Atta, die Ratsmitglieder und alle übrigen Ameisen sahen ihnen verwirrt nach. Als sie für sich allein waren, schaute Flick die Zirkustruppe ratlos an. Es war eine aufregende Reise gewesen, bis der Spatz sie entdeckt hatte. Der Spatz flog genau auf Dot zu, der nun nichts anderes übrig blieb, als sich fallen zu lassen. Der Vogel flog haarscharf an ihr vorbei, doch nun stürzte Dot dem Boden entgegen. Franzi, der unter ihr flog, sah hinauf. Ich fang dich! Franzi fing sie tatsächlich, doch der Schwung, mit dem Dot herabfiel, riss beide rückwärts zu Boden, sodass sie in eine enge Bodenspalte fielen. Dot war unversehrt, doch Franzi war bewusstlos. Und eines seiner Beine war unter einem großen Stein eingeklemmt. Bitte, Madame, wachen Sie auf! Hilfe! Jetzt landete der Vogel und versuchte, mit seinem Schnabel in die Spalte zu gelangen. Beinahe hätte er Dot und Franzi erreicht. Doch da wurde er von Gustl abgeweckt. Juhu, du buntes Vogel, du! Hast Hunger auf eine schöne, saftige Raupen am Spieß? Der Vogel sah auf. Am gegenüberliegenden Ufer des Flussbetts stand Slim und hielt den dicken Gustl hoch. Während der Vogel zu den beiden hinüberhüpfte, rannten Flick und die Zirkusinsekten zu der Spalte. Da sind sie! Flick, Hilfe! Es wird alles gut. Rosi ließ Flick, Chewab und Chichi mit einem Netz, das sie gesponnen hatte, in die Spalte hin. Sie zogen Dot und Franzi in das Netz und dem hob sie alle heraus. Gemeinsam flogen sie nun zur Ameiseninsel, wo sie endlich in Sicherheit waren. Oh. Was ist das? Das, meine Freunde, ist der Klang von Applaus! Flick und seine tapferen Artisten sahen sich umringt von einer jubelnden Ameisenmenge. Sie alle hatten Dots wunderbare Rettung genau gesehen. Die Zirkusinsekten waren Helden. Franzi hatte ein gebrochenes Bein. Er kam ins Ameisenkrankenhaus. Dot war bei ihrem Retter und hatte Freunde mitgebracht, ihre Pfadfindergruppe, die sich den Namen Blaubeeren gegeben hatte. Auch Atta, Flick und natürlich Dr. Flora, der Leiter des Gesundheitsministeriums, waren da. Franzi hatte keine Schmerzen und er genoss die Aufmerksamkeit und Bewunderung, die ihm hier zuteil wurden. Unsere Blaubeertruppe salutiert Feuchtkäfern für die Rettung unseres kleinsten Mitglieds, Prinzessin Dot. Und wir ernennen dich hiermit zu unserer Ehrenmutter. Ja! Ja! Genug jetzt, Edith. Spielt jetzt wieder draußen, geht schon. Die Patientin braucht viel Ruhe, um sich zu erholen. Husch, Edith. Kurze Zeit darauf, als sie das Krankenzimmer wieder verlassen hatten, ergriff Prinzessin Atta Flicks Arm und sah ihn lächelnd an. Flick, könnte ich dich ganz kurz sprechen? Oh, natürlich. Du glaubst doch nicht, dass ich die Krieger beleidigt habe, oder? Du? Nein. Oh, gut. Weißt du, als du mit ihnen angekommen bist, dachte ich, du hättest eine Bande von Clowns engagiert. Dachtest du? Flick, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du warst sehr tapfer. Wirklich? Nein. Immerhin nimmt es nicht jedes Insekt mit einem Vogel auf. Selbst Hopper fürchtet sich vor ihnen. Naja, weißt du, ich hab vielleicht... Wiederhol das. Ich sagte, selbst Hopper fürchtet sich vor Vögeln. Danke. Ganz unvermittelt hatte Flick der Prinzessin einen Kuss gegeben. Atta war völlig verdutzt und sah ihn mit großen Augen an. Sie ahnte nicht, dass Flick mal wieder eine Idee hatte. Und sie hatte ihn darauf gebracht. Nun ließ Flick sie ohne ein Wort der Erklärung stehen und rannte schnurstracks zu den Zirkusinsekten. Denn die brauchte er jetzt, um seine Idee in die Tat umsetzen zu können. Hopper hat Angst vor Vögeln! Das kann ich ihm nachfühlen! Oh, warte, das ist perfekt! Wir können Hopper loswerden und niemand wird je erfahren, dass ich versagt habe. Tut nur weiter so, als ob ihr Krieger wärt. Halt, Flick, Schatz. Wir haben nicht die Absicht, gegen die Grashüpfer zu kämpfen, klar? Ihr werdet längst fort sein, bevor die Grashüpfer kommen. Hört mir zu, wir machen Folgendes. Wir wollen kein Wort davon hören. Ich weiß nicht, was du wieder in deinem kleinen Ameisengehirn ausgebrütet hast, aber mit uns kannst du dabei nicht rechnen. In diesem Moment kamen zwei Ameisenjungen. Entschuldigung bitte, können wir Autogramme von den Kriegern haben? Autogramm? Ja. Oh, das ist klasse. Hier hast du dein Autogramm. Wow, danke. Stark. Wenn ich groß bin, werde ich auch eine Gottesanbeterin. Und ich werde so ein Stockkäfer. Oh, die sind alle so cool. Ich kann mich nicht entscheiden. Was für Als die Jungen wieder gingen, strahlten Manni und seine Freunde vor Stolz. Hier bei den Ameisen waren sie so berühmt, dass man Autogramme von ihnen wollte. herrlich. So hatten sie es sich immer gewünscht. Als Flick ihre glücklichen Gesichter sah, war er plötzlich ganz sicher, dass die Artisten ihm helfen würden. Also erläuterte er ihnen seinen Plan und Manny hörte sehr aufmerksam zu. Wir werden gemeinsam einen Vogel bauen. Einen Vogel, den wir von innen bedienen können. Wenn er fertig ist, werden wir ihn über Am nächsten Tag benutzte Manny die gleichen Worte, um dem Ältestenrat den Plan werden vorzustellen. Wir ihn über dem Ameisenhügel in der Krone des Baumes verstecken. Und in der Sekunde, wenn Hopper und seine Bande hier landen, starten wir den Vogel und jagen die Grashüpfer ein für alle Mal fort. Jeder muss dabei mithelfen. Die Ratsmitglieder stimmten dem Plan zu. Und schon kurz darauf arbeiteten alle Ameisen mit unermüdlichem Fleiß. Sie schleppten kleine Zweige heran und bauten sie so zusammen, dass bald die Umrisse eines Vogels zu erkennen waren. Schließlich nahmen sie das herbstlich bunt gefärbte Laub, das inzwischen schon reichlich unter dem Baum lag, und stellten daraus das Federkleid her. Nach ungefähr einer Woche war der Vogel, der die Größe eines Spatzes hatte, endlich fertig. Mit seinen ausgebreiteten Flügeln war er für die kleinen Ameisen ungefähr so groß wie für uns ein Flugzeug. Und er sah täuschend echt aus. In seinem Inneren war viel Platz und es gab Vorrichtungen, mit deren Hilfe man ihn steuern konnte. Zieht an! Als sie es schließlich gemeinsam geschafft hatten, ihn hoch oben in der Krone des Baumes aufzuhängen, waren sie alle sehr zufrieden und beschlossen, das Ende ihrer Arbeit gebührend zu feiern. Gute Arbeit, Leute! Fein gemacht! Während dieser Feier setzte sich Prinzessin Atta zwischen Flick und die Artisten. Seht euch nur dieses Volk an. Bitte seht euch doch nur mal dieses Ameisenvolk an. Ich erkenne es nicht mehr wieder. Und das habe ich euch Käfern zu verdanken. Also danke. Und dir danke ich, weil du sie hergebracht hast, Flick. Atta lehnte sich eng an Flick und irgendwie verhedderten sich dabei ihre Fühler. Ah, halt still, wenn du erlaubst, dann entwirre ich die Fühler. Tu das, unsere Fühler haben sich ineinander schon verhakt. Erledigt. Oh, danke. Also, dann gehe ich jetzt mal nach dem Vogel sehen. Atta ging. Doch gleich darauf kam sie zurück. Verlegen und mit rotem Kopf. Der Vogel ist da drüben. Ja, der Vogel, der ist da drüben. Und sie ist da, Lanke. Was? Merkwürdig. Wieso war Atta so durcheinander, dass sie in die falsche Richtung gelaufen war? Doch bevor Flick noch weiter darüber nachdenken konnte, ertönten die Alarmhörner. Sie kommen! Schnell! Alles fertig machen! Jeder auf seinen Posten! Alle Mann auf Gefechtsstation! Das ist keine Übung! Jeder Mann auf seinen Posten! Ihr wisst, was ihr zu tun habt! Also los, los, los, los! Sehr schnell war klar, dass es nicht die Grashüpfer waren, die hier auf dem Festplatz landeten. Flick und seine Artistenfreunde waren jedoch keineswegs erleichtert, weil ihnen nun eine ganz neue Gefahr drohte. Die Gefahr der Entdeckung und Blamage. Denn kein anderer als Zirkusdirektor P.T. Floh traf ein auf einem Zirkuswagen, der von einem Tausendfüßlergespann gezogen wurde. Oh, halt! Stehen bleiben! Wir sind da! Es ist P.T.! P.T.! Die Artisten wollten sich verstecken, denn wenn P.T. Floh sie hier sah, würden alle Ameisen erfahren, dass sie in Wahrheit gar keine berühmten und tapferen Helden waren, sondern nur erfolglose Zirkusartisten. Zu spät. P.T. hatte sie entdeckt. Oh Leute, ich hab überall nach euch gesucht. Nein. Flammender Tod ist ein Riesenhit. P.T. Im Ernst, es hat sich blitzschnell rumgesprochen und am nächsten Abend stand vor dem Zelt eine Riesenschlange fliegen. Mindestens einen halben Meter lang. Also habe ich mir gedacht, ihr verbrennt mich jeden Abend zweimal. Ich mache tagsüber Pause, um mich zu erholen. Und dann geben wir wieder zwei Vorstellungen. Wir werden die Top-Zirkusnummer im Insektenreich. Prinzessin Atta starrte die Zirkusinsekten ungläubig an. Soll das bedeuten, ihr seid keine Krieger? Soll das ein Witz sein? Das sind die lausigsten Zirkuskäfer, die ihr je gesehen habt. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann nichts dafür, es war... Attas Mutter, die Königin, trat neben ihre Tochter. Sie machte ein sehr ungnädiges Gesicht. Wir werden die ganze Sache vertuschen und so tun, als wäre es niemals passiert. Ihr Käfer wart einfach nie hier. Also schlage ich vor, aber ihr der geht Vogel, jetzt. Der Vogel wird funktionieren. Ich hätte nie geglaubt, ich würde einmal den Tag erleben, an dem eine Ameise sich gegen ihr Volk stellt. Was? Atta, die sich von Flick und seinen Freunden betrogen fühlte, war zornig und traurig zugleich. Du hast gelogen, Flick. Du hast sie belogen. Du hast unser ganzes Volk belogen. Und du hast mich belogen. Oh gemacht. Ich war so idiotisch und hab dir geglaubt. Ich hab doch nur versucht, etwas für unser Volk zu tun. Ich will, dass du uns verlässt, Flick. Und nicht zurückkommst. Nie mehr, verstehst du? Attas Worte taten Flick sehr weh. Doch was sollte er tun? Man wollte ihn hier endgültig nicht mehr haben. Die Königin und Prinzessin Atta, die er doch so sehr verehrte, hatten ihn verbannt. Für immer. Flick. Tief traurig und beschämt folgte Flick seinen Artistenfreunden zum Zirkuswagen, wo P.T. auf sie wartete. Langsam fuhr der Wagen los. Flick und die Zirkusinsekten trotteten hinterher. Später an diesem Tag fielen die letzten Blätter von den Bäumen und die Grashüpfer kamen zurück. Hopper stand am Opferstein und starrte auf die kümmerliche Menge Korn. Habt ihr den ganzen Sommer lang gespielt? Glaubt ihr, ich habe Spaß gemacht? Soll ich euch etwas verraten? Jetzt wird euch das Lachen vergehen. Nicht eine einzige Ameise wird schlafen, bevor ihr nicht jedes Krümelchen Futter ausgeliefert habt, das auf dieser Insel ist! Hopper gab ein Zeichen und die Ameisen wurden in die Felder getrieben, wo sie von nun an ohne jede Pause Futter für die Grashüpfer sammeln sollten. Aber ein paar Ameisen hatten sich schnell noch verstecken können. Hoch oben auf einem Felsen saßen Dot und ihre Blaubeerpfadfinder. Sie beobachteten, was geschah. Schnell in unser Clubhaus! Schneller! Kaum waren die Blaubeeren nacheinander in ihr Clubhaus geschlüpft, hörten sie draußen eine Stimme. Es war einer der Grashüpfer. Hast du Hopper nicht gehört? Wenn wir alle Vorräte haben, zerquetscht er die Königin. Dann ist sie tot, die Ameisen heulen, buhu, wir verschwinden, Ende der Geschichte. Oh, cool, unser Job gefällt mir. Erschreckt sah Dot ihre Freunde an. Wartet hier auf mich, ich hole Hilfe. Sie schlich aus dem Clubhaus und rannte davon. Als sie um eine Ecke bog, prallte sie mit Beißer zusammen. Voll Entsetzen rannte Dot in die andere Richtung, doch der Weg endete am Rand einer steilen Klippe. Beißer näherte sich und stieß sie dann über den Rand. Dot fiel hinab. Tiefer. Tiefer. Und dann, wie in einem Traum, ja, erhob sie sich in die Luft und flog. Endlich waren ihre Flügel stark genug, um sie zu tragen. Dot drehte von der Ameiseninsel ab, um Flick und den Artisten zu folgen. Die waren ihre einzige Hoffnung. Sie mussten umkehren und den Ameisen helfen. Dot erreichte die kleine Truppe, nachdem diese gerade das Flussbett durchquert hatte. Dot? Warte! Warte! Dot, du fliegst ja! Was willst du denn hier? Du musst zurückkommen. Papa hat den Ameisenhügel aufgebrochen und seine Bande frisst alle Vorräte. Oh nein! Und ich habe gehört, wie ein Grashüpfer gesagt hat, wenn sie damit fertig sind, dann zerquetscht Papa meine Mama. Oh, nicht die Königin. Wir müssen etwas dagegen tun. Kommt schon, denkt nach. Oh, ich weiß, der Vogel. Ja, natürlich. Der Vogel. Der Vogel, ja, genau. Der Vogel wird nicht fliegen. Aber du hast doch gesagt, es würde funktionieren. Vergiss alles, was ich dir jemals erzählt habe. Vergiss es. Seien wir doch ehrlich, das Volk hatte recht. Ich habe alles nur schlimmer gemacht. Der Vogel würde garantiert auch versagen. So wie ich versagt habe. Flick, bitte. Genauso, wie es Flick vor einiger Zeit mit ihr gemacht hatte, nahm Dot nun einen kleinen Stein auf und legte ihn neben ihren großen Freund. Nehmen wir an, das ist ein Samenkorn. Die Artisten wunderten sich zwar ein wenig über diese Sache mit dem kleinen Stein, hielten sie aber für einen merkwürdigen Brauch unter Ameisen und sagten daher nichts dazu. Flick schaute auf den Stein. Er verstand. Und ganz allmählich begann er zu lächeln. Danke, Dot. Also dann, auf in den Kampf. Das ist der Flick, den wir gern haben. Wir treten auf. Juhu, juhu. Jetzt ging es darum, den Ameisen gegen die Grashüpfer beizustellen. Bei diesem Unternehmen konnten sie allerdings P.T. Flo nicht gebrauchen, denn der war nur am Geldverdienen interessiert. Also sperrten sie ihn kurzerhand in seinem eigenen Wagen ein, wendeten und fuhren zurück zur Ameiseninsel. Dort teilte sich die Gruppe auf. Dot und Flick schlichen zum Clubhaus. Die Blaubeerpfadfinder, die sich dort immer noch versteckt hielten, waren froh, die beiden zu sehen. Hallo Kinder, seid ihr bereit, ein paar Grashüpfer zum Weinen zu bringen? Jetzt zahlen wir der Bande heim, auf Blaubeerenart. Die Blaubeeren schlagen zu. Ja! Also, ja! Flick erklärte den Blaubeeren seinen Plan. Währenddessen waren auch die Zirkusinsekten nicht untätig. Tapfer marschierten sie auf den Festplatz und unterbrachen das Festmahl, das die Grashüpfer veranstalteten. Hochverehrtes Publikum, Käfer und Fliegen, große und kleine, klatschen in die Fühler, Flügel und Beine für den größten Käferzirkus der Welt! Augenblick! Was geht hier eigentlich vor? Weißt du, Ach ja! Wir sind auf Einladung von Prinzessin Atta hier, als Überraschung zu eurer Begrüßungsfeier. Na gut, ein bisschen Unterhaltung tut uns nicht weh. Du hast wenigstens einmal was richtig gemacht, Prinzessin. Die Vorstellung beginnt! Der Plan war, eine Vorstellung zu geben, in deren Verlauf die Königin gerettet werden sollte. Zunächst führten Cevap und Chichi einige akrobatische Kunststücke vor. Dann traten die Clowns auf und schließlich Manny, der Zauberer. Aus den geheimnisvollsten Regionen des unerforschten Asien habe ich das chinesische Kabinett der Metamorphosen mitgebracht. Durch den Einsatz übersinnlicher Vibrationen werde ich den perfekten Freiwilligen auswählen. Aha, ich wähle euer Majestät. Er reichte der Königin seine Hand. Die ahnte, dass die Zirkusinsekten zurückgekommen waren, um den Ameisen beizustehen. Und so beschloss sie, Manny zu vertrauen. Sie erhob sich und der Zauberer half ihr, über Dims riesigen Rücken hinauf in die Zauberkiste zu krabbeln. Natürlich war das ein Zaubertrick und niemand merkte, dass sich die Königin in Wahrheit unter Dims Flügeln versteckte. Der große Käfer verließ die Bühne und brachte damit die Königin vor den Grashüpfern in Sicherheit. Zur gleichen Zeit stiegen Flick und die Blaubeeren auf den Baum und kletterten hinauf bis zu ihrem selbstgebauten Vogel. Dort angekommen, schlüpften sie einer nach dem anderen hinein und nahmen ihre Plätze ein. Blaubeeren fertig? Fertig! Dunkle Wolken türmten sich am Himmel, doch Manny machte weiter mit seiner Zauberschau. Und nun Insektus! Transformikus! Die Zauberkiste öffnete sich und anstelle der Königin kam Gypsy hervor und breitete ihre wunderschönen großen Flügel aus. Die Grashüpfer waren hingerissen. Oh! Vielen Dank! Hopper war als einziger nicht hingerissen. In ihm keimte ein Verdacht. Wartet! Er suchte nach der Königin. Wo ist sie? Er gab seinen Freunden ein Zeichen und sie umstellten die Zirkusinsekten. Im Baum über ihnen grinste Flick die Blaubeeren an. Es geht los, Kinder! Und setzte den Vogel in Gang. Und los! Hopper sah mit schreckverzerrtem Gesicht nach oben. Ein Vogel! Ein Vogel! Ich will nicht gefressen werden! Lenk ihn ab! Der Vogel ging in den Sturzflug. In seinem Innern gab Dot die Kommandos. Auf, ab und komme! Im Zirkuswagen, der ja ganz in der Nähe stand, verfolgte P.T. Flo das Geschehen. Er schaffte es gerade noch auszubrechen, denn im nächsten Moment stürzte der Vogel auf den Wagen, wobei Petys Streichhölzer überall verstanden. Der Zirkusdirektor glaubte, von einem richtigen Vogel angegriffen worden zu sein. Meine Zaubernummer ist hin! Er nahm einige Streichhölzer, zündete sie an und flog zu dem Wrack des künstlichen Vogels. Flammender Tod! Nein, Petey! Der Vogel ging in Flammen auf. Die Blaubeeren, die noch in seinem Inneren waren, versuchten zu entkommen. Schnell, Kinder, raus mit euch! Vorwärts! Die Blaubeeren sprangen ins Freie. Einer nach dem anderen. Dot als Letzte. Sie wollte ihren Freunden folgen, doch da war Hopper. Er hielt sie fest und sah Atta böse an. Wessen Idee war das? War es deine Idee, Prinzessin? Flick trat vor. Lass ihn Frieden, Hopper! Der Vogel war meine Idee. Ich bin der, den du willst. Hopper ließ Dot frei. Dann schnippte er mit den Fingern und Beißer stürzte sich wild knurrend auf Flick und schlug erbarmungslos auf ihn ein. Schließlich rief Hopper Beißer zurück und beugte sich über den am Boden liegenden Flick. Woher nimmst du die Frechheit zu so einem Aufstand gegen mich? Du wolltest die Königin umbringen. Das ist wahr! Ich hasse es, wenn jemand vorher das Ende verrät. Du bist nur ein Stück Dreck. Nein, stimmt nicht. Du bist weniger als Dreck. Du bist eine Ameise. Ihr seid nur gehirnlose, erdschaufelnde Versager. Wir sind nicht dafür bestimmt, Diener der Grashüpfer zu sein. Ich habe gesehen, wie diese Ameisen Großes leisten. Und Jahr für Jahr haben sie es irgendwie geschafft, nicht nur für sich selbst, sondern auch für euch Nahrung zu sammeln. Wir sind viel stärker, als du uns weismachen willst. Papa hob einen Fuß, um Flick zu zertreten. Doch sein Bruder Fred hielt ihn zurück. Hopper, entschuldige, dass ich was sage, aber... Hopper hielt inne. Und dann sah er seinen schlimmsten Albtraum wahr werden. Zurück, ihr Ameisen! Unter der Führung von Prinzessin Atta hatte die gesamte Ameisenkolonie die Grashüpfer umstellt. Weißt du, Hopper, die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Die Ameisen sammeln das Futter und die Ameisen behalten das Futter und die Grashüpfer verschwinden. Mit lautem Gebrüll griffen die Ameisen an. Voller Furcht suchten die Grashüpfer das Weite. Hopper blieb zurück. Ganz allein. Kommt zurück, ihr Feiglinge! Eine Gruppe Ameisen hob Hopper hoch und Flick führte sie zur Zirkuskanone, in die sie ihren Gefangenen hineinsteckten. Regen! Riesige Regentropfen fielen auf die Erde. Die Ameisen und die Zirkusartisten liefen schutzsuchend davon. Hopper sah die Möglichkeit zur Flucht. Er packte Flick und hüpfte am Baumstamm hinauf, geschickt den Regentropfen ausweichend. Atta und die Zirkusinsekten folgten. Hopper kletterte immer höher. Dann hob er ab und flog los. Er glaubte sich schon in Sicherheit. Doch da kam Atta herangeflogen und entriss ihm Flick. Die beiden Ameisen flogen Seite an Seite davon. Flieg darüber! Der Ameisenhügel ist da! Ich habe eine Idee! Sie flogen zum Flussbett. Hopper immer dicht hinter ihnen. Ach, komm her, du musst dich verstecken! Flick zog Atta das Ufer hinauf und hinter einen Stein. Was auch immer passiert, bleib im Versteck! Dann trat er hinter dem Stein hervor und stellte sich Hopper in den Weg. Hopper! Hast du gedacht, es ist vorbei? Nein, ich kann alles erklären! Du hast euch mit deinem kleinen Aufstand nur ein bisschen Zeit verschafft. Der Grashüpfer legte seine Hände um Flicks Kehle und begann, nein, ihn bitte, zu würgen. Hopper! Ich hole noch mehr Grashüpfer und bin im nächsten Jahr wieder da. Aber du wirst nicht mehr da sein. Hopper blickte hoch und sah, dass über ihnen ein Vogelnest war. Er ahnte nicht, dass Flick ihn absichtlich hierher gelockt hatte. Was haben wir denn da? Noch einen von deinen Vogeltricks? Ja! Atta zog Flick hinter den Stein, wo sie beide in Sicherheit waren. Gemeinsam sahen sie, wie der Vogel mit Hopper seine Beute zum Nest zurückflog und in seinen Kindern anlangte. Einige Tage später beluden die Zirkusinsekten ihren Wagen und machten sich zum Aufbruch. Franzi, der ja zur Ehrenmutter der Pfadfinder ernannt worden war, sah sich von den Blaubeeren umringt. Der Abschied fiel ihm sehr schwer. Ich weine nicht. Die Zirkustruppe hatte ein neues Mitglied. Hey, Kleiner, mach, dass du in den Wagen kommst. Auf uns wartet zahlendes Publikum in der Stadt. Hoppers Bruder, der dumme Fred, trat vor. Er trug die Zirkuskanone. Jawohl, Direktor Flo. Sofort, Direktor Flo. Und ich möchte mich nochmal für die Chance bedanken, weil es eine Ehre ist mit Kreativen. Petit wendete sich an Flick, der neben Atta stand und ihre Hand hielt. Kannst du wirklich nicht mit uns auf Tournee gehen? Leider nicht. Mein Platz ist hier. Gute Antwort. Ich danke euch für alles, was euer Kampf uns zurückgegeben hat. Unsere Hoffnung, unsere Würde und unser Leben. Wir danken euch, Prinzessin Atta. Auch ihr habt uns viel gegeben. Und darum möchten wir euch bitten, dieses Geschenk von uns dankbaren Artisten anzunehmen. Für sie. Oh! Es ist ein Stein! Die Zirkusinsekten strahlten. Sie waren überzeugt, der Prinzessin das perfekte Geschenk überreicht zu haben. Die Königin nahm währenddessen ihre Krone vom Kopf und setzte sie Atta auf. Sie alle waren froh, dass alles so gut ausgegangen war, aber auch traurig, da es jetzt ans Abschied nehmen ging. Sogar der geldgierige P.T. Flo spürte so etwas wie Rührung. Schluss jetzt, mir wird die Luft hier zu feucht. Wir fahren ab. Ja! Der Wagen setzte sich in Bewegung. Dann zog ihn Dim hoch in die Luft, zusammen mit allen, die in ihm saßen. Alle Artisten waren glücklich, nur Franz nicht, der ja seine Blaubeerpfadfinder zurücklassen musste. Ah, wir haben Gustl vergessen. Weit unten, an einem Ast des Baumes, baumelte ein Kokon hin und her. Dann brach er auf und Gustl krabbelte heraus. Ich bin fertig. Jetzt bin ich endlich ein wunderschöner, bunter Schmetterling. Meine Flügel. Oh, wie wunderbar. Gustl sah genauso aus wie vorher. Sehr dick und grün. Aber nun hatte er zwei winzige Flügel auf dem Rücken. Mit der Unterstützung seiner Freunde Franzi und Manni konnte er sogar fliegen. Glücklich gesellte er sich zu den anderen Zirkusinsekten auf dem Wagen. Und sie alle winkten den Ameisen zu. Präsentiert die Halme! Erdmaschinen, Salut! Die Ameisen sahen den Artisten noch lange nach, bis sie in der Ferne verschwunden waren. Dann gingen sie zurück an die Arbeit. Denn Ameisen haben immer zu tun. Seit damals ist ein Jahr vergangen. Auf den ersten Blick sieht alles so aus wie immer. Die Ameisen sind, wie immer um diese Jahreszeit, bei der Weizenernte. Wenn ihr aber ganz genau hinschaut, seht ihr, dass sie Flicks Erntemaschine benutzen. Und dass sie lachen bei der Arbeit. Jetzt sind die Vorräte, die sie sammeln, für ihr eigenes Volk bestimmt. Denn von den Grashüpfern haben sie sich ja für immer befreit. Ja, viel hat sich verändert auf der Ameiseninsel. Aber eines ist geblieben. Das große Krabbeln.